Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Monika Kalcic. Paris während des Zweiten Weltkriegs. Emmanuel Serbib stammt aus einer jüdischen Familie mit Wurzeln in Tunesien. Seine Leidenschaft gehört dem Boxen. Im Ring fühlt sich Serbib zu Hause, bis die Mafia und die deutschen Besatzer auf ihn aufmerksam werden. Das Hörspiel TKO von David Zane Meyrowitz erzählt zwei Geschichten. Jene des Boxers Emmanuel Serbib, der sich nicht vom Boxen abhalten lässt. 1943 wird er französischer Champion im Fliegengewicht und Europameister. Doch nach seinem letzten Kampf 1944 im Pariser Palais des Sports verschwindet er spurlos. Eng verbunden mit der Geschichte des Boxers Serbib ist jene seiner Großnichte Edith, die sich Jahrzehnte später auf Spurensuche begibt. Edith Serbib, Anfang 20 und mit ihrer eigenen Identität am Ringen, will wissen, was ihren Großonkel dazu gebracht hat, mit der eigenen Familie und dem jüdischen Glauben zu brechen. Seine Geschichte ist in der Familie zum großen Tabu geworden. Nach Hornissengedächtnis und Züge in Gegenrichtung bildet die K.O. den Endpunkt der Trilogie des Regisseurs und Autors David Zane Meyrowitz. Die Trilogie beschäftigt sich mit Identitätsfragen und der Spurensuche im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. David Zane Meyrowitz wurde 1943 in New York geboren. Seit 1966 lebt er in Europa, in Berlin und in Avignon. Er hat zahlreiche Hörspiele und Features für europäische Rundfunkanstalten realisiert. Die K.O. wurde vom Schweizer Rundfunk produziert. TKO ist übrigens die Abkürzung für technischer Knockout. Es bedeutet, dass ein Kämpfer vom Ringrichter ohne Anzählen aus dem Kampf genommen wird. TKO. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Der Zug verlässt Paris in Richtung Osten. Aber wohin? Keiner hat es mir gesagt. Mein Leben lang hatte ich Angst, mit dem Zug zu reisen. Wir machten nie Urlaub. Die Familie war zu arm. Aber für die Kämpfe musste ich dann reisen. Die anderen Boxer nahmen den Zug. Ich nicht. Ich stieg in einen Bus, auch wenn es länger dauerte. Weil ich hasse Züge. Sie machen mir eine scheiß Angst mit ihrem Klack, Klack, Klack, Klack, Klack, Klack. Ich muss die Erde unter meinen Füßen fühlen. Aber dieses Klack, Klack, Klack. Und wohin? Klack, Klack, Klack. Klack, Klack, Klack. Klack, Klack, Klack. Klack, Klack, Klack. Klack, Klack, Klack. Klack, Klack, Klack. Klack, Klack, Klack. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack. Sind Sie sicher, hier an der richtigen Adresse zu sein, Mademoiselle? La Fédération Française de la Boxe? Ich habe letzte Woche telefonisch um einen Termin gebeten. Und? Sie sind? Edith Serbib aus Paris. Offen gestanden sehen Sie viel zu dünn und zerbrechlich aus, um zu boxen. Nein, ich bin ich zum Boxen hergekommen? Der Himmel bewahre! Zwei Männer, die sich stundenlang ins Gesicht schlagen, bis einer zusammenbricht? Nur Vorbereitung für Krieg, Macho-Spiele. Für meine Familie ist es demütigend genug, dass einst einer der unsrigen Berufsboxer war. Nein, ich bin hergekommen, um das hier ihrer Föderation zu stiften. 16 Millimeter. Al James contre Emmanuel Serbib. Paris, Juillet 1944. Jemand hat es mit Bleistift draufgeschrieben. Ja, wahrscheinlich meine Großmutter. Sie war seine Schwester. Was mich zu seiner Großnichte macht. Ich habe noch nie von einem französischen Boxer namens Serbib gehört. Das ist Pied Noir. Wir sind Franzosen aus Tunesien. Ich hoffe jedenfalls, dass das nützlich für Sie ist. Wollen Sie nicht sehen, was drauf ist? Wir haben noch immer ein Vorführgerät. Meine Großmutter ist im vergangenen Monat gestorben. Ich habe keine Ahnung, wie sie an diesen Film gekommen ist. Warum sie ihn aufbewahrt hat. Ich ging ihre Sachen durch und fand ihn unter Laken versteckt in einem Schrank. Versteckt? Ja, ich habe sie einmal nach ihrem Bruder gefragt und sie stritt ab, je einen gehabt zu haben. Es gibt keine Dokumente, keine Geburtsurkunde, nichts. Nur diesen Film. Soweit ich sehe, ist es eine offizielle Wochenschau der Zeit. Aber der Film ist schwer beschädigt. Ja. Wir sind jetzt in der dritten Runde des Bantam-Weltmeisterschaftskampfes. Earl James gegen Kid Paradise. Und Earl James treibt seinen Gegner Kid Paradise vor sich hin. Das ist Kid Paradise, der hier boxt. Nicht Serbib. Kid Paradise? Vielleicht hat er seinen Namen geändert. Das würde mich nicht wundern. Er wollte mit seiner Familie nichts zu tun haben. Hey, Serbib, raus aus der scheiß Defensive! Du kannst nicht den ganzen Kampf lang immer bloß deine Fresse schützen. Verdammt, wenn du in den nächsten 10 Sekunden keine Schläge austeilst, dann fliegst du hier raus! Ich warte auf den richtigen Moment. Hör auf zu warten! Hör auf, so viel zu denken, verdammt nochmal! Schlag zu, schlag einfach zu und dann schlag nochmal zu! Budone, das ist der Kerl, den du managen willst? Ich mag seine Füße, ja? Ich sage dir, seine Füße stinken wie sein Knoblauchatem. Die sind alle gleich, Budoni, und du weißt es. Sie stehen im Ring und kalkulieren. Die ganze Scheißzeit, sie haben Buchhaltung in den Genen, nicht Boxen. Jake, der hier ist anders. Ich fühle es in meinen Knochen. Ja, und ich fühle es in meinen Hämorrhoiden. Ihm steht Verlierer über seinen Zinken tätowiert. Schau ihn dir an, verdammt nochmal. Er hat eine Scheißangst, getroffen zu werden. Kid, ich schlaf hier gleich ein. Hörst du das? Ha? Weck mich auf, verdammt nochmal. Schlag den Kerl oder du bist morgen in Marais und verkaufst Matzenknödel aus einem Handkarren. Ich schwör's, schlag den Kerl jetzt oder nie. Also, was hast du denn für ein Problem, Bononi? Hast du gesehen, Jake? Man muss ihn nur anbrüllen, dann macht er wieder auf. Ja, dann kauf ihm mal einen Scheißwecker zu seiner Bar Mitzwa. Kid Paradise. Sein letzter Kampf war im Jahr 1944. Bantam-Gewichtmeisterschaftskampf gegen den amerikanischen Titelinhaber Al James. Was steht denn in der Akte, dass er im Krieg gefallen ist? Verschwunden. Was? Verschwunden? Ist der Kid ins Paradise gegangen? Ist Paradise in der Hölle? War der Kid ein gefallener Engel? Gefallen? Gefallen ist ein Boxerausdruck. Die Mafia wettet Geld, dass ein Boxer verliert. Er soll in einer bestimmten Runde fallen. Sie reden also von Verbrechen? Nicht mehr gesehen, wenige Minuten nach dem Meisterschaftskampf mit Al James. Beunruhigende Umstände. Kid verschwindet aus dem Umkleideraum. Es scheint, als ob ihr Verwandter sich einfach in Luft aufgelöst hat. Tagträumen im Boxring. So kann man getötet werden. Schlimmer, lebenslang verkrüppelt werden. Wenn man das Gleichgewicht verliert und falsch hinfällt, kann man sich das Rückgrat brechen. Ja, und alles, woran ich denken konnte, selbst wenn ich übel geprügelt wurde, war was? Die rote Beetesuppe meiner Mama. Rugelach, also Zimtschnecken in der Koscherbäckerei im Marais klauen. Oder unter dem Rock meiner Cousine fummeln vor der Synagoge. Und das sogar am Yom Kippur. Du hast Glück, Kid. Im Boxring bewegten sich deine Beine immer automatisch, auch wenn du dir von irgendeinem fernen Planeten aus zugeschaut hast. Kids Paradise. Echter Name nicht bekannt. Fliegengewicht-Champion von Frankreich 1943. Bekannt für seinen defensiven Stil und seine Fähigkeit, Hieben auszuweichen. Ausweichen. Das klingt sehr nach Familie Serbib. Halte Distanz. Lass dich nicht drauf ein. Ab 1943 romantische Liebesbeziehung mit Filmstar Armel Dulin. Todesort und Datum unbekannt. Bemerkung: Dieser Wikipedia-Eintrag ist unvollständig. Falls Sie über weitere Informationen verfügen, bitte updaten. Quand au même printemps, on a eu 20 ans avec ma petite gueule. C'est le même baiser qui nous a grisé avec ma petite gueule. Et dans une même empreinte, nous marchons d'une même empreinte. Freunde, Freunde Römer, Landsleute, halte mal die Klappe, Ruhe! Ruhe! Als ich Kid Paradise zum ersten Mal gesehen habe, war er ein Schnorrer. Ja, ich meine ein erster Klasse Niemand mit Flügeln. Er kämpfte mit seinen Fäusten für ein paar Pfennige in den Hinterhöfen im Marais hier in Paris und verlor immer, weil er das Geheimnis des Gewinnens nicht kannte, nämlich man muss es wollen. Ja. Aber ich sah vor allem, wie er sich bewegte. Und dann dachte ich, wie kann ihn ein Boxer besiegen, wenn er ihn gar nicht erwischen kann. Man könnte also sagen, als Manager habe ich ihm beigebracht, seine Qualitäten als Feigling zu nutzen. Und 2 Jahre später das Ergebnis: unbestrittener Fliegengewicht-Champion von Frankreich. Jetzt kommt's noch besser. Martin Bruno geht als Nächster auf die Matte und Kid übernimmt die europäische Krone im Dezember. Meine Rede! Nein. Ich rede mit den Fäusten. Nein. Meine Rede. Okay, hört auf. Ich danke Bodoni, meinem Manager, dann meiner Familie, nehme ich an, und Armel hier. Ja, wurde auch langsam Zeit, dass du uns ihren Namen sagst. Das ist Armel Dulin. Sag Hallo, Armel. Hallo. Mon cœur, il est grand comme ça, tu vois. Énorme. Il est énorme. En même temps, tu le mérites. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Nein! Nicht so hastig! Willst du auch in meinem Bett französischer Fliegengewichtsmeister werden, oder was? Es ist nur... Ach, Rette! Nicht so, nicht mit mir. Wenn du mich so leicht kriegst, was bin ich danach noch wert, hm? Ich dachte, du willst auch, Armel. Gut. Du musst mich erst genau kennenlernen. Wie dein Gegner. In der ersten Runde musst du rausfinden, wie er sich bewegt. Welche Finden er macht. Du stimmst doch nicht einfach gegen seinen Leib und bearbeitest ihn mit deinen Fäusten, oder? Manchmal doch. Ey. Quoi? Nicht mit mir. D'accord? Illustrierte Selbstwehr 1938. Wir Juden mit unserer Überschätzung geistiger Faktoren, unserer übergroßen Nervosität und physischen Schwäche, die uns noch aus dem Ghetto anhaftet. Hast du solche zionistischen Zeitschriften gelesen, bevor du beschlossen hast zu boxen? Im Zeitalter der Rassenhygiene und Eugenik darf man den Körper nicht vernachlässigen zugunsten des Geistes. Der junge Mensch soll lernen, dass den Mann nicht nur der Mund macht, auch nicht der Geist, auch nicht nur die Moral, sondern die Disziplin. Wir fordern jüdische Mannhaftigkeit. Ich würde so gerne ein Foto von dir sehen. Ich weiß nur, wie du aussiehst in diesem 16-Millimeter-Film, aber ich habe mich abgewandt beim Anschauen, damit ich dich nicht in diesen kurzen Boxinghosen sehen muss. Vielleicht ein Foto in deiner Bar Mitzwa-Kleidung? Etwas nicht so Beschämendes. Zeig es mir. Wir sind hier in der ersten Runde der Europameisterschaft im Bantamgewicht. Der Titelverteidiger Martin Bruno kämpft gegen den Herausforderer Kid Paradise. Und Martin Bruno mit seinem berüchtigten linken Aufwärtshaken geht furios in die erste Runde. Und Kombinationen prasseln auf Kid Paradise ein. Dieser steht in Doppeldeckung und wehrt sich nicht. Was ist los mit Kid Paradise? Er steckt die Schläge ein. Und Martin Bruno, sein berüchtigter Aufwärtshaken, knack. Und ja, sie treffen alle voll rein in Kid Paradise. Dieser wehrt sich nicht. Was ist los? Hey, Kid. Was machst du? Ha? Du stehst rum, ziehst den Bauch ein und bietest ihn deine Fresse an. Ha? Wach auf, aufwachen und tanz. Verdammt nochmal, beweg dich, beweg deinen Arsch. Verstehst du? Ha? Wenn ich mich jetzt schon um deine zerplatzten Augenbrauen kümmern muss, dann ist in Runde 3 Schluss, verstehst du? Ha? Also, komm. Irgendwas lenkt mich ab. Wovon redest du, verdammt nochmal? Irgendwas lenkt mich ab. Reiß dich zusammen, ja? Mensch. Paradise gegen Bruno, 1943. Nichts Besonderes in der Akte. Seit ich zum letzten Mal hier war, habe ich alte Ausgaben von L'Equipe, Miroir Sprint, Revue Mondiale Box gelesen. Alle Zeitungen erwähnen einen Zwischenfall beim Wiegen, doch keiner von ihnen sagt, was es war. Es machte Emmanuel wütend, genug, um seine übliche Taktik zu ändern. Wir sind jetzt in der 7. Runde und Kid Paradise kann sich kaum noch auf den Füßen halten. Was ist los? Er wirkt so abwesend. Kid Paradise scheint abwesend zu sein und trotzdem prallen die Fäuste von Marty Bruno auf seinen Kopf und seine Doppeldeckung ein. Du könntest diesen Kerl mit verbundenen Augen schlagen. Ein Kinderspiel. Lass ihn erst mal glauben, dass er mich gekriegt hat. Ja, lass ihn mich nach Belieben treffen. Wieder und wieder. Lass ihn hoffen und dann... Lass ihn leiden für das, was er zu mir gesagt hat. Eine Kombination und trifft voll an den Kinn von Kid Paradise. Dieser Taumel rafft sich wieder auf und weitere Schläge decken Kid Paradise ein. Kid Paradise, wenn er gewinnen will, dann muss er durch K.O. gewinnen. Dieser Kampf ist auf sich zu gewinnen. Ich kann mich nicht auf ihn konzentrieren. Ich bin gar nicht im Ring. Ich weiß nicht, wo ich bin. Je veux crépu et nécrochu. Voilà Serbie qui est revenu. Avec sa verge coupée en deux. Mit dem Penis in zwei geschnitten. Das ist nur die Vorhaut, du Vollidiot. C'est juste le prépuce, crétin. T'as des puces, ça, Lupin. Was, du hast Läuse auf deinem Penis? Was hast du gesagt, du schmutziger Jude? Und er steckt ein, taumelt und jetzt wieder. Er verlässt die Deckung und voll an die Kinder. Er wird angezählt. Kriegt den Arsch hoch, Kid! Aber am Ende besiegte er Marty Bruno. Schlug ihn in der 10. Runde K.O. Ja, nachdem er 9,5 Runden heftige Hiebe eingesteckt hatte. Und dann kommt Serbib in der 10. Runde noch immer stark blutend und scheinbar total durch den Wind und erledigt Bruno mit einem Hagel brutaler Schläge. Und? Eine Art kulturelle Rache. Dessen bin ich mir sicher. Wie können Sie da sicher sein? Er hat es mir irgendwie ins Ohr geflüstert. De l'étoile à l'opéra. Fièrement, je lui donne le bras et je me dis, c'est moi le mari. Avenue du Bois, le matin, je l'accompagne. On a juste répété. Moi, je trouve ça très intéressant, quoi. Berthe, mais... Oh, mais arrête. Arrête. Du bist albern. Ich kann das nicht ertragen. Mir wär's lieber, du spielst eine Nonne. Ah, oui. Und wie wäre eine Leprakranke? Ich will nicht, dass diese Kerle dich küssen, dich an sich drücken. Ja, genau. Dafür bin ich da, um geküsst zu werden. Ja. Und ich werde gut, wirklich gut dafür bezahlt. Mhm. Und sie werden auch dafür bezahlt, dich zu küssen? Natürlich. 10.000 Francs für einen Kuss, 20.000 für einen Zungenkuss. Und ihr gebt euch an... Allez. Viens. Ich zeig's dir. Wenn ich denke, du machst das mit einem von diesen... Schauspielern. Sie heißen Schauspieler. Und weißt du, was sie tun? Man nennt es Spielen. Sie kriegen einen Haufen Geld, um so zu tun, als seien sie Wissenschaftler, Forscher, der Gigolo. Und Boxer? Ja, sogar Boxer. Aber nur, wenn es ein Low-Budget-Film ist. Gibt's heute eine Chance für mich, dich an mich zu drücken? Nein. Ja. Vielleicht. Aber nicht wie sonst immer. Licht aus, Fensterläden zu, Unterwäsche runter, bum, bum, bum, großes Finale, Pyjama an, et voilà, fit beau rêve. Heute Nacht wirst du dir Zeit lassen und das Licht anschalten. Verboten. Ausgangssperre, Luftangriffsgefahr, Lichter aus. Dann wenigstens eine Kerze in der Nähe anzünden, damit ich dich endlich sehen kann, von oben bis unten. Es ist schon über ein Jahr und ich habe dich nie bei Licht gesehen. Nie, jamais. Voilà. Da bitte. Was ist das? Ein beschnittener Penis. Was soll ich mit diesem Dings da anfangen, fragt sie. Was du schon seit mehr als einem Jahr damit machst. Das geht nicht mehr. Und was soll ich tun? Mir eine Vorhaut wachsen lassen? Aber jetzt kann ich dich niemals meiner Familie vorstellen. Keine Sorge, ich werde es ihnen nicht zeigen. Aber das ändert alles zwischen uns. Ich konvertiere, biete ich an. Was geht mich meine Abstammung an? Ist mir scheißegal, alles Hokuspokus. Gib mir ein saftiges T-Bone Steak, dann kannst du dir deinen Yahweh sonst wohin stecken. James! Ja? Eine verdammte Odyssee, dich zu finden. Naja, es ist ja nicht so, als ob ich mich im Wäscheschrank verstecken will. Jedenfalls nicht zwischen den weißen Lacken, das ist sicher. Ha, ha, ha. Okay, aber hättest du Joe Louis besiegt in deiner besten Zeit? Joe Louis? Bantam-Gewichtler kämpfen nicht mit Schwergewichtern. You should know that, white boy. Das war nur... Hey, was? Schwarzes Motto. Ey, werd nicht... Schnippisch. Jetzt sind wir also schon im Ring. Ich bin immer im Ring. 24 Stunden am Tag. Du wirst eine Kostprobe davon kriegen, wenn ich dir im Palais des Sport den Arsch versohle. Puh, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, Al. Hey, ich war noch nie auf der Matte. Glaubst du, der Erste zu sein, der Al James niederschlägt? Nein, Mann. Ich habe vor, dich nach Punkten zu besiegen. Punkten? Ja. Diesen frommen Wunsch stoße ich an, White Boy. Ich bin nicht so weiß, wie du glaubst, Al. Ich bin in Tunesien geboren. Ein Pied Noir. Du bist jedenfalls weiß genug, dass ich Lust kriege, dir die Zähne auszuschlagen. Aha, und hoffst du mich zu besiegen, weil ich Hauptanwärter auf deinen Titel bin? Oder... Weil ich ein Weißer bin. Gute Frage. Ganz am Anfang hatte ich Probleme mit den weißen Boxern, weil mir mein Alter immer gesagt hat, wenn dich die weißen Rüppel anmachen, halt ihnen die andere Backe hin. Wenn du zurückschlägst, werden sie dich lynchen. Oder werden sie Benzin über deinen Kopf schütten und ein Streichholz anzünden. Als ich den ersten Weißen vor mir hatte, musste ich mir vorstellen, das ist ein Schwarzer. Wie du, um ihn wirklich hart anzugehen. Oh, ich hab dir eine Scheiße! Bin ich dir geraten? Man hat mir gesagt, Paris sei sicher. Nur deshalb habe ich eingewilligt, hier zu boxen. Hey, Errol, das sind deine Leute, die Amerikaner da oben, die diese verdammten Bomben fallen lassen. Nur nicht meine Leute. Diese Leute kämpfen nicht für meine Freiheit. Diese verdammte pale-faced Rednecks. Und nicht für dich, für in Tunesien geborene Mischlinge. An deiner Stelle würde ich von dir abhauen. Hey. Ich bin hier in Paris ganz groß. Und noch größer, wenn ich den legendären Earl James besiege. Niemand würde es wagen, Kate Paradise was anzutun. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Da ist kein Bläschen auf dem Wasser. Bist du dir sicher, da ist Sauerstoff in dem See? Oh Mann, du begreifst auch gar nichts. Man angelt nicht, um einen Fisch zu fangen, sondern in der Erwartung, einen zu fangen. Eine Lehre in Meditation. So ist es, Amel. Etwas, was gewisse Leute niemals lernen. Ich heiße also jetzt gewisse Leute? Das ist wie im Ring, Mann. Zögere nicht, übereile nichts. Kalkuliere im Voraus. Don't hesitate, don't precipitate. Anticipate. Sagt mal, dürft ihr das überhaupt, euch vor dem Kampf privat treffen? Absolut verboten. Doppelte Infarkt für die Manager. Wir sollen uns hassen. Ach so. Das habe ich niemals mit irgendwem getan. Und ich bin noch immer Nummer eins. Warst du? Hör zu. Oh, so. Du musst noch 4 bis 5 Kilo zunehmen, Ula. Um Bantamgewicht zu sein. Ula. Und dann musst du lernen, mit diesen Kilos zu arbeiten, damit sie nicht alle in deinem Arsch enden. Also, ich werde ihn besser füttern müssen. Du musst ihn vor allem regelmäßig füttern. Ein Festmahl die Woche bringst dich. Nee, Sister, du musst den Jungen heiraten. Habe ich was Falsches gesagt? Sie will nicht. Nein, ich kann nicht. Das ist nicht das Gleiche. Wo ist das Problem? Hat er Läuse oder sowas? Schlimmer. Er ist Jude. Aha. Kann's froh sein, dass er kein Darky ist? Ja, weißt du was? Ich glaube, meine Familie würde eher einen Schwarzen akzeptieren. Wow. Das ist aber originell. Sogar mich? Ja, du bist wenigstens... Ich sais pas, exotisch. Ich könnte dich als einen afrikanischen Prinzen präsentieren. In farbenfrohen, königlichen Gewändern. Okay. Das könnten sie fast hinnehmen. Und der Judenjunge? Unrat. Nur Schmutz. Sehr schlechtes Timing, Edith Serpip. Eine längst fällige Seminararbeit abliefern. Das sollst du tun. Aber ich bin hier und werde in ein paar Stunden den Ärmelkanal überqueren. Ein vergeudetes Wochenende. Wir sind hier im Kampf des amerikanischen Bantamgewichtsweltmeister Earl James gegen den englischen Herausforderer Marty Bruno. Ein stark ausgeglichener Kampf, harte Schläge an beiden Seiten. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ich schaue alle meine alten Kämpfe an. Sie kämpfen hier gegen Marty Bruno, nicht wahr? Oh, yeah! I sure whooped his ass. Versailles, pardon my French. Schon gut. Bist du die neue Krankenschwester? Nein, ich bin zu Besuch hier. Da bist du in dem falschen Altersheim, Girlie. Hier gibt es keine Weißen. Sie sind doch Mr. Alphonse James, Bantamgewicht-Weltmeister 1942. Oh! Well, shut my mouth! Was? Was willst du von einem alten Knacker wie Al James? Ich bin Emmanuel Serbibs Großnichte. Nochmal, wer? Kid Paradise. Bist du der Todesengel? Kommst du mich ins Paradies holen? Schau auf die Leinwand. Jetzt lädt er sie zum Tanzen ein. Sie trägt Seide, so dass er ihre Haut darunter fühlen kann. Comment vous appelez-vous? Gisèle, ich bin Gabi. Was? Geh nach Hause, schlaf dich aus und mach dir ein gesundes Frühstück, Kit. Du hast schon zwei Vorstellungen gesehen. Vous habitez l'hôtel? Oui, elle est ici. Jetzt versucht er sie zu küssen. Sie will es, aber sie spielt: Ich bin schwer zu kriegen. Geh heim, Kit, statt hier in einem leeren Pariser Kino zu sitzen. Jetzt will er sie auf die Terrasse bringen. Pas ce soir. Je ne suis pas seul. Plus tard. Quand? Demain. Demain? Je reviendrai. Er zieht sie an sich. Parole. Ihre Augen treffen sich. Ça te plaît? Dieser Mistkerl wird dafür bezahlt, seine Pfoten auf meine Frau zu legen. Ça m'appelle le 14 juillet. Sie ist nicht mehr deine Frau. Komm darüber weg, steig in den Ring und box deine Melancholie weg. Ja, lass die Nieren eines anderen für dein Unglück bezahlen. Avec un monsieur? Bei der französischen Boxerföderation wurde mir gesagt, sie seien vermutlich gestorben. Wie du siehst, Little Girlie, sie hatten recht. Mr. James. Ja, ich weiß. Kid Paradise. Was ist mit ihm passiert? Woher soll ich das wissen? Weil er verschwunden ist. Eine Stunde nach dem Kampf mit Ihnen. Denkst du, ich hätte ihn verschwinden lassen, Little Girlie? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vor ein paar Monaten war es mir noch völlig egal. Er hatte unsere Familie sehr enttäuscht, verstehen Sie? Oh. Er war der einzige Junge. Sie erwarteten Großes von ihm. Er hat nie von einer Familie gesprochen. Er hat nie über sich selbst gesprochen. Nur der Ring. Und Armel. Sie haben Armel gekannt? Wenn man The Kid kannte, musste man Armel kennen. Die klebten aneinander, wie Kleister. Ich vermute, die beiden haben sich getrennt, oder? Im Geiste, aber nicht körperlich. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil du ganz steif und verkrampft bist, Little Girlie. Es geht doch darum, die Körper tanzen, die Körper boxen, die Körper reiben sich aneinander, nicht wahr, kleiner Todesengel? Jeder muss es tun, früher oder später. Es ist deine Feuertaufe. Sag nicht das Wort Taufe. Geht mir auf den Sack. Ein Rückkampf im Frühling, ja? Garantiert, das ist der Deal. Al James ist Geschichte, Bodoni. Ich mach ihn fertig, heute Abend. Nein, nicht heute Abend, nächstes Mal. Sie wollen dich in Runde 5 auf dem Arsch haben, verstanden? Ja, und wenn ich mich weigere? Dann wirst du nie wieder kämpfen, Kid. Lebenslang, so funktioniert das. Ich lasse die Kasse klingeln. Jeder Veranstalter will mich haben. Ach, die Veranstalter sind in diesem Fall Hundescheiße. Sie treffen die Entscheidung nicht. Sei klug, bevor du zu Schaden kommst. Du hast nur 10 Minuten. 10 Minuten! Wir sind jetzt in der dritten Runde des Bantam-Weltmeisterschaftskampfes. Al James gegen Kid Paradise. Und Al James treibt seinen Gegner Kid Paradise vor sich hin. Lange Schläge. Ein Jab. Und hier wieder die Kombination links, rechts. Tiefe Schläge. Kid Paradise scheint noch mal. Er taumelt. Hör zu. Halt dich einfach weg von ihm. Sieh müde aus und gib ihm eine Öffnung. In der 5. Okay, in der 5. Verstanden? Das ist der Deal, aber lass ihn an dein Gesicht und geh zu Boden. Er hat keine Kraft mehr in seiner Rechten. Ich kann den Kampf jetzt sofort beenden, wenn ich will. Das willst du verdammt nochmal nicht! Es sei denn, du willst arbeitslos enden. oder schlimmer. Okay? Wieder Al James lässt sich da und er brettert mit diesen Schlägen auf den Kopf von Kid Paradise. Oh, er geht zu Boden. Kid Paradise liegt am Boden und er wird angezählt. Al James freut sich. Die sind bei 7, 8, darauf 9, 9 und oh, nein. Kid Paradise, er steht wieder auf und fast was. Wahnsinn. Al James scheint zu taumeln. Harter Treffer, Körpertreffer. Nochmal links, rechts, links. Al James ist eingeschlagen. Ja, er geht zu Boden. Al James liegt am Boden. Ja, ich weiß nicht, was in ihn gefahren war. Warum er gewinnen musste. Er kannte die Konsequenzen. Ja, und dann? Er ging zurück in seinen Umkleideraum, sagte, er wolle allein sein. Keine Presse, keine Fans, niemand. Er war jetzt ein Bantamgewicht-Weltmeister und wollte es nicht einmal feiern. Er schickte seinen Manager weg, schickte den Trainer weg und wartete. Ja, aber worauf? Wer weiß. Vielleicht, dass die Tür aufging. Emanuel verschwindet nach dem Kampf. Einfach so? Von heute auf morgen? Er ist 30, er ist gesund. Er stürzt nicht einfach in einen Abfluss. Sie waren in der Nachbarkabine. Sie müssen irgendetwas gehört haben. Ja, ich habe gehört, wie sie die Tür zu seinem Umkleideraum aufgemacht haben nach dem Kampf. Aber wer? Ich weiß nicht wer. Sie haben ihn bearbeitet. Schlimm. Ich wollte reingehen und ihm helfen. Aber dann habe ich kalte Füße bekommen. Ja, und dann? Dann wurde er still. Also bin ich rübergegangen. Und? Keiner da. Ich verstehe das nicht. Es ergibt keinen Sinn, dass die Mafia-Affen kommen und ihm eine Lektion erteilen. Man verärgert diese Kerle nicht. Das ist Evangelium. Prügel die Scheiße aus ihm raus, aber brech ihm nicht die Hände. Gib ihm 6 Monate zur Erholung und dann steigt er wieder in den Ring. Bingo! Du nimmst ihn nicht mit auf einen Ausflug aufs Land und vergiss einfach, ihn zurückzubringen. Als sie reinkamen, gelang es mir, dem Ersten die Kinnlage zu brechen, bevor mich die anderen verprügelten und mit Ketten bearbeiteten. Einst hatte ich geglaubt, dass ich den Straßenbanden und Schlägertypen gewachsen wäre, wenn ich Boxen lernte. Attrapez-le! Fangt ihn! Mais je ne touche pas. Les Juifs, ça sont mauvais. Also ich fasse ihn nicht an. Die Juden stinken. Ey, schlagt bitte nicht auf die Nase, ja? Weil sonst wird seine Nase dann gerade und wir würden dann nicht mehr merken, ob er Jude ist oder nicht. Ne frappez pas trop le nez. Il y a un risque qu'il devienne droit et on saura plus que c'est un Juifin. Seid Juif! Aber das funktioniert so nicht. Sie haben das Chaos auf ihrer Seite und das ist stärker als unsere Disziplin. Diese Mistkerle hatten Baseballkeulen, Brecheisen, Bierflaschen gegen unsere Fäuste und unsere clevere Beinarbeit. Und wofür taugt er jetzt, mein Körper, den ich so viele Jahre trainiert habe? Er hatte Leibwächter vor der Tür, große Kerle. Und keiner durfte rein zu ihm. Wer auch immer das war, der da reinkam, er war wichtig genug, dass diese Leibwächter sich sagten, okay, wir haben nichts gesehen. Wir sind gar nicht da. Und wer ist reingekommen? Kerle ohne Namen. Dunkle Filzhüte, die über die Augen gezogen sind. Danach verschmelzen sie mit der Menge. So machen sie das. Leise, anonym. Kann es denn sein, dass er einfach beschlossen hat oder dass er Angst hatte, dass er die Nase voll hatte, dass er einfach Paris verlassen hat? The Kid? Er hätte Ermel nie verlassen. Auch obwohl sie mit ihm Schluss gemacht hatte. Ich habe versucht, mich über Armelle zu informieren. Ich habe nur eine Pariser Adresse von ihr bis 1946 gefunden. Und auf Wikipedia steht ein Todesdatum 1948 mit einem Fragezeichen. Ja, vielleicht hat sie ihren Namen geändert. Lebt sie denn noch? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nur, dass ich vor 5 Jahren eine Postkarte von ihr bekommen habe. Oh, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht? I don't remember you good no more. Sie haben mich erschöpft, Miss. Bitte. Ich weiß nichts mehr mit Gewissheit. Ich bin so verdammt müde. Roll me back to my old age home. I'm so dog tired. Ich habe Ihnen genug von Ihrer Zeit genommen, Mr. James. Wie auch immer. Die Geschichte ist zu Ende, nehme ich an. Ja, little girlie. Mit der Tür eine Umkleidekabine, die plötzlich aufgeht und 3 Mafia-Ganoven wahrscheinlich die reingehen. Oh! Wer zum Teufel sind Sie? Emmanuel Serbib. Ich kenne keinen Serbib. Und ich habe gefragt, wer Sie sind. Miliz. Was Miliz? Ich habe jemanden anders erwartet. Wen denn? Den Rabbi? Nein, Mafia-Typen. Dann hättest du Glück gehabt. Zeig mir deinen Ausweis. Den habe ich nicht in meiner Umkleidekabine mit. Dann musst du mitkommen, du bist nicht registriert. Und wozu soll ich mich registrieren? Soll ich dir ein Bild malen, Hakennase? Packt ihn! Emmanuel Serbib, the kid. Ich habe Ihren Kampf mit Marty Bruno in Bercy gesehen. Warum haben Sie gewartet? Sie halten ihn ab der 5. Runde hoch und dann plötzlich in der letzten Minute schlagen Sie ihn zu Brei. Er hat mich beim Wiegen beleidigt. Ich wollte ihn nicht so leicht davonkommen lassen. Er hat Sie eine Hakennase genannt, stimmt? Sowas in der Art. Ach, wie dumm wir Christen sein können. Was? Ja. Die Christen, die die Juden auf das Niveau von Insekten reduzieren wollen, verstehen einfach nicht, worum es geht. Und worum geht es? Dass sie in Wahrheit die Herrenrasse sind. Was? Und Sie dürfen das hier sagen? Im Lager Monowitz? Warum nicht? Wenn sich die Geschichte nur ein kleines bisschen in den hebräischen Wind gedreht hätte, würden wir beide uns vielleicht auf entgegengesetzten Seiten dieses Pols befinden. Warten Sie, ich war vor 20 Jahren zum letzten Mal in einer Synagoge. Ich bete nicht, ich lese auch nicht im Alten Testament. Und als meine Mutter starb, habe ich nicht einmal das, wie immer das heißt, gesagt. Kaddisch. Es heißt Kaddisch. Ich bin nur dem Namen nach Jude. Sie haben den falschen Mann. Tatsache ist, dass ich den richtigen habe. Sie haben Glück. Ich will das Boxen im Lager einführen. Sie werden die Starattraktion sein. Und was ist da für mich drin? Überleben, Serbib. Überleben. Allerdings nur für kurze Zeit. Wir haben leider bald Platzmangel in diesem Hotel. Ich habe da einen Kapo, das Kiewicz, der Amateurboxer in Kiew war. Halbschwergewicht übrigens. Und wenn ich mich weigere? Ja, dann werden Sie für IG Farben arbeiten, wie alle anderen Insassen in Monowitz. Und synthetischen Gummi produzieren, was schnell Ihre Lungen zerstören wird. Und in 4 Monaten werden Sie einfach wegen den Dämpfen an Ihrem Arbeitsplatz tot umfallen. Nun, wollen Sie darüber nachdenken? Ich bekomme täglich eine Schüssel mit etwas, das Sie Suppe nennen. Und da drin schwimmen 2 aus dem Grab auferstandenen Kartoffelscheiben. Also, wo soll ich da die Energie für einen Kampf hernehmen? Sie werden von nun an spezielle Rationen bekommen bis zum Kampf. Nämlich? 2 Schüsseln mit etwas, das Suppe ähnelt, und 4 aus dem Grab wieder auferstandene verfaulte Kartoffeln. Natürlich will ja niemand, dass Sie wirklich siegen. Also, ich soll verlieren? Sie können doch sowieso gegen einen Halbschwergewichter nicht siegen. Er hat mindestens 15 Kilo mehr als Sie auf den Rippen. Nein, das können Sie vergessen. Gut, gut, gut. Wenn das Ihren Boxerstolz verletzt, werden wir das Ergebnis einfach ein technisches Knockout nennen. TKO. Au Consistoire de Paris, une association recense chaque jour de nouveaux actes antisémites. À sa tête, Sylvain Zenouda, un ancien commandant de police. Feldenkreisübungen. Bewusstheit durch Bewegung. Soziale Zwänge haben unsere körperliche Entwicklung verkümmern lassen. Das sind lebenslange Belastungen und wir Juden müssen die Verteidigung des Schwachen gegen den Angreifer wählen. Wie? Indem wir mehr direkte Kontrolle über unseren eigenen Körper haben, als über den des Gegners und guten Nutzen ausziehen. Pour Sylvain Genouda, la parole antisémite s'est libérée sur Internet, mais aussi dans la rue. Weil du ganz steif und verkrampft bist, little girlie. Du musst zuerst deinen Körper verstehen. Ja, Mr. James, aber in unserer orthodoxen Gemeinschaft haben wir uns nie angefasst. Wir haben uns nie geküsst. Wir haben einander nie umarmt, um uns zu trösten. Denn darum geht es ja. Die Körper tanzen, die Körper boxen, die Körper reiben sich aneinander. Nicht wahr, kleiner Todesengel? Bitte! Nehmen Sie den Fuß aus meiner Tür! Bitte, Sie müssen mich reinlassen, Frau Dula. Ich kann nicht länger warten. Das bin ich nicht. Sie sind an der falschen Adresse. Ich kenne Sie nicht. Nein. Verschwinden Sie. Ich rufe die Polizei. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich bin Edith Serbib, Emanuels Großnichte. Warum sollte ich mit Ihnen reden? Von Frau zu Frau vielleicht. Ich bin keine Frau mehr. Habe ich nicht schon genug gelitten? Was können Sie davon wissen? Ich kann mir vorstellen, dass Sie während des Krieges harte Zeiten hatten. Was können Sie sich vorstellen, Mademoiselle? Können Sie sich vorstellen, dass ich mich mit einem Wehrmachtsoffizier eingelassen habe, nachdem Emanuel verschwunden war? Nein, das wusste ich nicht. Ja, vor 60 Jahren, um meinen Arsch zu retten. Als das noch die richtige Entscheidung war, als ich was zu essen finden musste. Und ich habe nach der Befreiung den Preis dafür bezahlt. Wissen Sie, wie das ist, ausgepeitscht zu werden? Nein. Und vergewaltigt, wieder und wieder, nur weil ich überleben musste. Irgendwie, so gut ich konnte. Das tut mir leid. Maria Gottes, tut Ihnen leid. Ja, ich wollte nur etwas über meinen Großonkel erfahren. Ihr Großonkel kam in der Nacht vor seinem letzten Kampf und bat mich, mit ihm wegzugehen. Ich sagte ihm, er müsse verschwinden, dass es in Paris für ihn nicht mehr sicher sei. Geh nach Marseille, sagte ich zu ihm, solange es noch möglich ist. Nicht ohne dich, sagte er. Und warum wollten Sie nicht mitgehen? Warum sollte ich mein Leben gefährden für einen Israeliten? Ist das der richtige Ausdruck? Sagen Sie mir, haben Sie ihn vielleicht denunziert? Und Achtung, los! Er ist größer, als du gedacht hast, dieser Daskiewicz. Ukrainer Kapo. Er schlägt die anderen erbarmungslos mit deinem Knüppel, aber dich nicht. Bewahr das für den Kampf auf, haben sie ihm gesagt. Dann kannst du es an ihm auslassen, ihn sogar töten, wenn dir das Spaß macht. Keine Kraft in deinen Fäusten. Schlag zu, verpass ihn einem Jab. Ja, aber es dauert 10 Minuten, bis die Faust in seiner Nähe kommt. Du musst deine Beine für dich arbeiten lassen. Da ist sonst nichts mehr in deinem Arsenal. Blut in deinem Mund. Die Zähne fallen aus, einer nach dem anderen. Da ist nur Luft in deinen Muskeln. Das Blut ist abgesaugt, das Fett geschmolzen. Und nichts hindert dich, nach seinem nächsten Hieb einfach zu Boden zu gehen. Sollen sie dich doch auszählen und sehen, wie du davonkriegst. Aber wo hast du diese Schläge hergenommen? Er schwankt. Was hält dich auf? Wenn du ihn besiegst, werden sie dich leben lassen oder werden sie dich erschlagen wie ein Hund? Nicht genug? Nicht genug Kraft? Nicht genug Kraft in deinem einzigen Hieb? Dann triff ihn 10 Mal ohne aufzuhören. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Stopp! Stopp! Stopp den Kampf! Unentschieden! Stopp! Armelle, als sie dieses rückenfreie Kleid kaufte, du dachtest, ey, da war immer diese Mühe, den Reißverschluss aufzumachen. Und zuerst machte dich das verrückt. Und dann dachtest du, hey, das soll Zeit brauchen. Darum geht es ja, nimm dir Zeit und lass es andauern. Lass deine Hand in ihrem Nacken anfangen. Lass sie tiefer und tiefer gleiten, ungehindert, bis du unten in der Wärme bist, wo nichts ist als endloser Genuss. Schneller! Wie lange kann Genuss dauern? Und so lässt du deine Hand, wo sie ist. Beweg sie nicht. Lass sie dort liegen, wo das rückenfreie Kleid ins große Jenseits sinkt. Lass sie dort liegen. Lass deine Fingerspitzen flüchtig über die Haut streifen und warte. Schneller! Warte, bis du nicht mehr weitergehen kannst, nicht mehr Wind und Schneeflocken schlucken kannst, wo es keine Lunge mehr gibt, sie zu empfangen, geh einfach in Zeitlupe. Auch wenn sie mit Gewehrkolben auf deinen Kopf schlagen, schlagen, schlagen, schlagen, wenn du dich nicht schnell genug bewegst. Sie haben es nämlich eilig, irgendwo hinzukommen. Aber wohin? Wo treiben sie uns hin aus dem Lager? In das große Nirgendwo? Das spielt keine Rolle. Tanz einfach weiter auf der Matte aus Schnee und bleib nicht in den Seilen, wo sie dich leicht schlagen können. Aber vielleicht kannst du einfach im Schnee auf die Knie fallen für eine Sekunde. Aufstehen! Nur eine Sekunde. Aufstehen! Zum Ausruhen eine Sekunde Rast. Hier im Schnee ein bisschen Luft schnappen. Aufstehen! Während der Kampfrichter in Zeitlupe 1, 2... Aufstehen! 3... bis 10 zählt und deine Hand im Abgrund des großen Jenseits des rückenfreien Kreuzes bleibt. Während du... TKO. Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Es spielten Emanuel Serbib, Raphael Tschudi. Edith Serbib, Lilian Amua. Al James, Aloysius Itoka. Armel Dulin Jung, Dagna Litzenberger-Vinet. Armel Dulin Alt, Verena Buss. Archivarin Linda Olsanski. Trainer Martin Butzke. Manager Urs Jucker. Lagerkommandant Ludwig Böttger. Ringsprecher Javier Baiges. Milizoffizier Sebastian Schmid. Boxer Louis Herber, Federico Massini. In weiteren Rollen Maxime Biot, Theo Dörich, Vincent Dörich, Martin Janser, Neyman Lopez, Alex Wuchner. Technische Realisation Urli Karven. Produktionsassistenz Maggie Pünterner. Regieassistenz Noemi Stöckli. Boxcoaching Beda Mattis. Regie David Zane Meyrowitz. Eine Produktion von Schweizer Radio und Fernsehen 2019. Dramaturgie Simone Karpf.